Franz Specht, Der rote Hahn. Ein heißer Fall für Carsten Zara. Deutsch als Fremdsprache. Leseheft. Niveaustufe B1. Die Uhr tickt. Ich muss noch warten. Das Chaos ist groß. Das Böse kann nicht gewinnen. Es gibt eine Ordnung. Ja.